So, ist es mal wieder soweit. Es ist mal wieder Podcast-Zeit. So, als hier hinbauen, habe ich einen Stift. Da ist ein Stift, ha. Das ist ganz praktisch, wenn man direkt an sein Notizblock-Dingsy sofort einen Stift dran macht, dann kann man den Stift auch nicht verlieren. Das ist schon echt praktisch. Herzlich willkommen bei der Sendung mit dem Nerd. Mein Name ist Steffen. Ich bin hier der Nerd, damit das mal klar ist. Heute eine etwas kurz und knackige Sendung, weil ich heute tatsächlich gar nicht so viel Zeit habe. Aber es soll trotzdem mal wieder eine schöne kleine Comic-Sendung geben. Ich will über ein paar aktuelle Themen reden, die mir aufgefallen sind. Ein kleines Update geben, damit auch mal wieder ein bisschen hier Nerd-Zeit angeboten werden kann. Ich kann grob ein bisschen über meine Themen heute reden. Und zwar möchte ich über einen Werbecomic aus dem letzten Jahr sprechen. Da hatte ich neulich schon die zweite Ausgabe von besprochen. Jetzt habe ich hier die erste Ausgabe ausfindig machen können, nämlich von den KFC, Kentucky Fried Chicken Comics, den ersten Teil, nämlich Colonel of Two Worlds von DC. Dann gibt's was es hier gar nicht so häufig gibt, nämlich eine kleine Musikreview. Von Happy, nämlich die Jalapenos EP. Und da gibt's dann später auch noch einen kleinen Track draus, den darf ich spielen. Dann schaue ich mir an das erste Annual der Power Rangers. Das ist jetzt schon vor einer ganzen Zeit rausgekommen. Das wird hier natürlich gebührend gefeiert. Das ist ein wirklich sehr, sehr gutes Heft, hat mir sehr gut gefallen. Und dann die erste Ausgabe von Neverland. Das ist eine Reihe, in der es um Peter Pan geht. Genau, und dann habe ich noch eine Preview. Und dann ist die Sendung auch schon wieder vorbei. Bevor ich allerdings mit meinen Reviews und mit meinen Themen anfange, ich bin nicht im Kino gewesen. Ich habe mir Suicide Squad nicht angeguckt und ich bin ganz froh darüber. Ich wollte eigentlich vor einer Woche oder anderthalb Wochen, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, ins Kino gehen mit ein paar Leuten und die haben gesagt, ja, mal gucken, vielleicht kann man ja mal drüber reden und wir wollten auf dem Sonntag ins Kino gehen, Suicide Squad gucken und das hat sich alles wieder mal nicht ergeben. Dann habe ich gesagt, gut, dann gehe ich eben nicht auf den Sonntag, weil ich muss ja nicht auf die Leute warten. Wenn ich sowieso alleine gehen möchte, dann gehe ich auf Montag, dann ist es auch günstiger. Und wäre dann also tatsächlich beinahe ins Kino gegangen und habe dann auf Montagnachmittag zu Hause gesessen und habe überlegt, will ich den Film eigentlich wirklich sehen? Und dann habe ich gesagt, nee, eigentlich nicht. Ich habe derartig die Schnauze voll von den DC-Filmen, dass es kracht. Und habe dann also auch wirklich beschlossen, dass ich den Film halt erst sehen werde, wenn er irgendwie auf DVD verfügbar ist und die Bücherei hier um die Ecke den Film eben auch im Angebot hat und dass ich das wahrscheinlich bei den zukünftigen DC-Filmen auch weiter so handhaben werde, denn abgesehen von den verstrahlten paar Leuten, die es immer mal wieder gibt, die sagen, bester Film des Jahres und ganz toll und ole ole, toller Comicfilm, das Einzige, was ich gehört habe, war nicht so schlecht wie Batman wie Superman, wo ich halt sage, naja, weniger scheiße als scheiße ist halt immer noch scheiße, nur eben nicht so viel davon. Also die Kritik war immer so, ja, ist nicht so schlimm. Ich weiß nicht, ob die Aussage von Leuten, die den Film gesehen haben, so schlimm ist es nicht, für mich eine Motivation sein sollte, den Film anzugucken. Also, nee. Und ich fange jetzt so nach und nach an, Reviews mir auch anzuhören. Also ich habe noch irgendwie etliche Podcasts, wo der Film besprochen wird. Second Unit hat den Film besprochen. Die Jungs und Mädels vom Polycast haben ihn sich angeguckt und besprochen. Ich weiß gar nicht, wer da konkret sitzt. Da ist ja auch die Lara mit dem Boot. Ob die da mit dabei sitzt, weiß ich gar nicht. Also das, was man hört und was man eben mitbekommt, ist ja nie besser nicht. Und das war dann eben auch mein Fazit. Ich habe kein großes Vertrauen in den Wonder Woman Film, weil das Einzige, was wir gesehen haben, ist ein auf den Punkt ausgerichteter Trailer, also der ist eben auf den Punkt ausgerichtet, Wonder Woman ist stark und Wonder Woman tritt Männern in den Arsch und was die Feministen gefreut hat, nach dem Motto, yay, endlich mal ein vernünftiger weiblicher Superheldenfilm. Und ich habe da gesessen und gedacht, Leute, das ist ein Trailer. Das sind 2,5 Minuten, die stärksten Action-Szenen aus dem Film, die man jetzt gerade schon abgedreht hat. Und das ist genau die Idee hinter so einem Trailer. Und das hat nichts damit zu tun, ob der Film toll ist oder nicht. Und okay, ihr habt einen tollen Wonder Woman-Trailer bekommen und die 5 Sekunden, die sie irgendwie in Batman wie Superman gewesen ist, war sie auch toll. Aber nichts von dem, was DC in den letzten 10 Jahren gemacht hat, lässt hoffen, dass der Film gut wird. Nichts davon. Ne? Wir nehmen Batman von Nolan mal raus, weil das ist ein Nolan-Film und kein DC-Universe-Kinofilm. Das ist eben nicht Teil dieses DCU, DCEU, ich weiß gar nicht, wie man das genau nennen möchte. Sollte auf keinen Fall exemplarisch für die Filme gelten, die jetzt noch auf uns zukommen. Vor allem, weil DC ja mit 2 Filmen unter Beweis gestellt hat, dass da jetzt im Moment nur Murks kommt. Der dritte jetzt eben auch nur relativ verhalten angenommen wird, auch eine relativ schlechte Quote bei Rotten Tomatoes hat. Ja, Rotten Tomatoes ist sicherlich nicht die Plattform, die man dazu ranziehen sollte, wenn es um eine konkrete Filmkritik geht, aber das ist ein Barometer. Ne? Das ist ein Wasserstandsbericht. So, und für DC ist da momentan echt Hochwasser angesagt. Also das ist nichts von dem, was da gerade passiert bei DC. Lässt hoffen, dass da irgendwas Gutes bei rauskommt. Patty Jenkins hatte Monster schon gemacht und sie hat auch harsche Kritik für diesen Film bekommen. Damals kann ich mich daran erinnern. Und ich habe diese Kritik zum Teil geteilt, weil ich gesagt habe, ja, sorry, das ist eine Glorifizierung einer Täterin. So, ja, okay, ihr wurde böse mitgespielt. Der Film war auch sehr eindringlich. Ich fand, das war kein schlechter Film, aber es war trotzdem irgendwie so diese Glorifizierung dieser Mörderin. Und unabhängig davon, wie sehr ihr von der Männerwelt mitgespielt worden ist und ja, weiß ich nicht, so dieser Rachefeldzug, der in diesem Film beschrieben wird. Und also was der Film machen wollte, war, dass es einem hinterher ein bisschen schlecht geht und dass man sich auch mal ein bisschen Gedanken darüber macht, wie Frauen in unserer Gesellschaft behandelt werden. Und das hat er ganz ordentlich gemacht, der Film. War ein sehr unangenehmer Film, sagen wir zumindest mal so, und auch ein sehr eindringlicher Film, wie gesagt, aber es war schon eine Glorifizierung. Also ich habe außer diesem einen Film von Patty Jenkins nichts gesehen und ich weiß nicht, ob das reicht, um wirklich... Ich finde das so schwierig im Moment und ich habe echt keine große Hoffnung, dass die DC-Filme der nächsten Jahre wirklich gut werden. Und ich habe wirklich Angst vor Justice League nächstes Jahr. Keine Ahnung. Suicide Squad gebe ich mir in jedem Fall erst, wenn es auf DVD rauskommt und wahrscheinlich werde ich es dann bei Wonder Woman und bei der Justice League im nächsten Jahr ganz genauso behalten. Die übertreiben es im Moment sowieso dermaßen mit Ankündigungen. Da kommt noch Booster Gold und Birds of Prey und Harley Quinn und der Joker und noch ein Suicide Squad Film und noch ein Batman Film. Jetzt haben sie Joe Michilacho, haben sie irgendwie als Deathstroke gecastet, genau. Das Kostüm ist Hammer. Das haben sie gezeigt, irgendwie in so einem 30-Sekunden-Test-Footage-Dingsy, wie Deathstroke eben im Flugzeug der Justice League in der Red Fox steht und irgendwie in die Kamera guckt, ganz dramatisch. Und das Kostüm sieht wirklich richtig gut aus. Ich meine, vom Design-Standpunkt her sind die Filme eh Zucker, also das ist ja gar nicht das Problem. Abgesehen davon, dass es alles irgendwie in diesen düsteren Erdtönen gehalten ist und alles ganz dunkel und böse ist und nihilistisch und bla, so wie die New 52 ja auch gewesen ist. Aber das muss doch nicht sein, Leute. Ernsthaft nicht. Ich habe keine große Hoffnung. Ich bleib dabei. Ich möchte die Filme mögen. Das sage ich seit Jahren. Könnt ihr im Podcast nachhören, den wir 2014 aufgenommen haben. Aber nach Man of Steel habe ich da keine große Hoffnung. Und Batman wie Superman hat da nicht wirklich viel geholfen. Meine Hoffnung ist ja, dass spätestens zum Weihnachtsgeschäft dieser Ultimate Cut nochmal auf DVD kommt. Dass ich mir den auch mal angucken kann. Weil ich eben keinen Blu-ray-Player habe und keine Möglichkeit habe, den sonst zu gucken, um mir wirklich mal ein Bild zu machen, weil der ja dann im Vergleich zu Batman wie Superman doch ganz gute Kritiken bekommt. Oder zumindest wieder in dieses Musterfeld weniger scheiße als scheiße. Na, also da wäre es nochmal ganz interessant. Also den Film würde ich mir tatsächlich, oder diese Fassung des Filmes würde ich mir tatsächlich gerne angucken. Aber wie gesagt, da haben sie wahrscheinlich jetzt gerade den etwas umsatzstärkeren Blu-ray-Markt bedient. Und ich hoffe, dass die Version nochmal auf DVD erscheint. Da habe ich große Hoffnung drauf. Von Suicide Squad wird es das wohl nicht geben. Also da ist nichts angekündigt in der Richtung irgendwie ein Director's Cut oder sowas, weil es gibt ja 2 Schnittfassungen. Einmal dieser Trailer Park Cut von der Firma, die eben auch diese Trailer geschnitten hat. Die haben dann hinterher den ganzen Film geschnitten. Ist irgendwie auch irgendwie ohne Präzedenz gewesen. Also das ist auch das erste Mal, dass wirklich eine Firma, die eben für das Schneiden von Trailern verantwortlich ist, einen ganzen Film hinterher schneidet. Das hat es vorher, glaube ich, noch nie gegeben. Naja, mal abwarten. Also das wird in jedem Fall ein Abenteuer werden. Doch, das kann man wohl so sehen. Jedenfalls gab es da noch einen zweiten Schnitt von David Ayer selber. Und der ist dann eben in den Vorführungen schlechter weggekommen als dieser Trailerpark-Schnitt. Und ich fände es spannend, zumindest den Director's Cut mal rauszubringen. Oder beides irgendwie in so einer Sonderbox, keine Ahnung. Das wäre auf jeden Fall eine Sache, die mich interessieren würde. Den Vergleich zu sehen, ne, den Film überhaupt erstmal zu sehen und dann mal den Vergleich, wäre vielleicht mal ganz spannend, aber momentan habe ich wirklich keine große Motivation, irgendwas von DC zu sehen. Ein paar Worte möchte ich nochmal verlieren zu Colonel of Two Worlds von DC im letzten Jahr. Ich hatte gedacht, dass The Colonel Core die erste Ausgabe gewesen war, also so ein Multiverse-Abenteuer gewesen ist. Ich habe das, glaube ich, in der letzten Ausgabe oder in der Ausgabe davor besprochen. Moment, ich guck mal in meine schlauen Notizen rein. Weil ich schreibe mir die Sendung ja immer hier auf meinen Notizblock auf. Oh, das ist aber lange her. Die Sendung ist aber wirklich lange her, wenn ich so lange zurückblättern muss. Nee, war in Ausgabe 33, wie es aussieht, genau. Und zur Ausgabe 34 habe ich mir gar keine Notizen gemacht. Was ist denn mit mir los? Colonel of Two Worlds ist im Grunde genommen ja so ein Riff auf Flash of Two Worlds, wo eben der Colonel von Erde 1 auf den Colonel von Erde 3 trifft, der dann auch schlussendlich in der neuen Geschichte ein bisschen dann ja auch die einleitende Rolle spielt. Man muss ein bisschen suchen, um dieses Heft zu finden. Also KFC selber bietet es nicht mehr an, die bieten nur die aktuelle Version auf ihrer Homepage an. Ich glaube unter irgendwie KFC.com und dann / Comic oder sowas kann man die kriegen. Comixology hat das Heft übrigens nicht mehr. Also man kriegt die aktuelle Ausgabe mit dem Colonel Core nicht mehr bei Comixology, was ich ein bisschen schade finde. Und diese Ausgabe gibt es da eben auch nicht mehr. Man muss ein bisschen suchen, um die zu finden. Und bewegt sich da, obwohl es ein Werbecomic ist, dann wahrscheinlich irgendwo im Comic-Piratenbereich, was dann aber auch nicht so wild ist. Ich mag die Serie, also das ist witzig, obwohl es ein Werbecomic um Kentucky Fried Chicken ist, hat mir diese erste Ausgabe auch wirklich sehr gut gefallen. Ist halt wirklich, da treffen sich die Colonels von Erde 1 und Erde 3. Es ist irgendwie eine, was ich ganz witzig finde, eine Fortsetzung von Forever Evil, weil du hast zwei der Rogues vom Flash, die sich irgendwie drüber unterhalten. Ja, erinnerst du dich noch daran, wie irgendwie die böse Justice League unsere Erde übernommen hat von Erde 3, bla bla. Also da geht man so ein bisschen in diesen Weg, um das mit dem DC-Universum in Verbindung zu bringen. Und dann kämpfen, glaube ich, Flash und Green Lantern gegen den Colonel von Erde 3. Was ich ein bisschen seltsam finde, ist, dass der Flash hier ein total seltsames Kostüm trägt, was in den Comics überhaupt nicht vorgekommen ist. Irgendwie so orange, rot, gelb. Also das ist ein ganz, ganz seltsames Kostüm. Das hatte ich vorher noch nirgendwo gesehen. Entweder haben sie das da getestet oder keine Ahnung. Und Tony Bedard, der die Serie geschrieben hat, hat auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt den Flash geschrieben. Wenn ich mich nicht komplett verirre gerade gedanklich. Deswegen wundert es mich, dass der da also in diesem Kostüm auftaucht. Ich finde die Geschichte aber auch witzig, weil die ist halt actionreich, die ist mit dem Augenzwinkern aufs DC-Universum geschrieben, trotz der gewollten Verbindung zu Forever Evil. Natürlich nicht in Kanon, ist ganz klar. Ist aber halt lustig, weil es halt eine Comicserie ist, die diesen Colonel von KFC eben ins DC-Universum verlagert. Und naja, also wenn man da mal nachsucht, es ist eh kostenlos, und wenn man dann auf irgendeiner Comic-Piratenseite landet, ja mein Gott, dann ist man da halt, sucht euch das Heft mal raus, heißt Colonel of Two Worlds. Wenn DC die Werbecomics in Zukunft immer so macht, dann kann man die auch tatsächlich weiterhin empfehlen. Das Problem bei diesen Marvel- und DC-Werbeheftchen ist halt einfach, dass die oft sehr sinnentfremd sind und das Maskottchen oder irgendwie das Produkt, das gerade beworben wird, dann in den Mittelpunkt stellen und dann einfach keine vernünftige Story drumherum machen. Das war eben bei diesem Craftsman Bolt on System Saves the Justice League halt der beste Fall, weil da auch eine Justice League genommen worden ist, die zu dem Zeitpunkt gar nicht Kanon war. Der Hall of Justice hast du nicht gesehen, obwohl wir da schon mitten in der New 52 gesteckt haben. Aber diese KFC-Comics gefallen mir tatsächlich sehr gut. Ich bin gespannt, also vielleicht kommt da nächstes Jahr tatsächlich nochmal eins wieder. Dieses The Chicken That Time Forgot, vielleicht auch einfach nur ein Witz und es kommt gar kein weiteres Heft demnächst und es ist wirklich nur so ein, ja, nur so eine Anspielung auf Silver Age. Keine Ahnung. Sucht's euch mal raus, war ganz witzig. Dann habe ich das nächste Thema. Hier nämlich eine Musik. Und das Thema kommt jetzt genau an dieser Stelle, weil gleich eh Pause ist und dann immer Musik gespielt wird. Wie bin ich an dieses Album gekommen? Es ist irgendwann passiert, dass mich jemand angesprochen hat nach dem Motto, hey, du machst auch einen Podcast und ich mach für mein neues Album mache ich Promo-Material mit so kleinen Videos und Trailern und wir machen auch einen Comic dabei. Und hast du nicht Lust, irgendwie über das ganze Ding zu reden? Und ich habe da so gesessen und dachte, oh, okay, das scheint wohl ein bisschen was ernster zu sein. Also nach dem Motto, also wirklich was halbwegs Offizielles so. Und dann habe ich gesagt, ja, kostet aber was. Und dann kam dann so die Rückfrage, okay, wie viel? Und ich war halt baff, dass es tatsächlich jemanden gibt, der bereit war, dafür, dass Dinge beworben werden, tatsächlich Geld auszugeben und also mir einen Obolus zu zahlen dafür, dass ich seinen Kram promote. Und ich habe es dann aber auch sofort aufgeklärt nach dem Motto, nee, war nur Spaß. Ich promote halt nur Dinge, auf die ich halt wirklich selber Bock habe. Und wenn mir Sachen aufgefallen sind und die sind irgendwie besprechenswert, dann mache ich das nur aus diesem Grund. Und ich stehe mit dem Musiker, mit dem Rapper tatsächlich inzwischen auch einfach in Kontakt, weil er selber auch Comic-Fan ist und man kann sich mit ihm über dieses Thema halt auch unterhalten, das ist ganz witzig. Aber der ist halt auch wirklich ein guter Rapper. Wir reden hier von Happy. Als glaube ich im bürgerlichen Leben Lukas Hepp. Und der macht eben diesen Deutschrap, der mich also sehr so an, also von der Stimme ein bisschen an Curse erinnert hat, also sehr rau, ein bisschen wie Kaspar. Tritra Trollala, der Kaspar ist wieder da. Also eine sehr raue Stimme hat, aber eben nicht so dieses politisch motivierte hat, sondern das sind so lustige, gute Laune-Songs. Wir hören auch gleich einen. Und dazu gibt's eben einen Comic und die Idee ist halt einfach, dass Happy durch die Zeit gereist ist, verschwunden ist und eben in einer anderen musikalischen Ära, den 50er, 60ern, gelandet ist. Denn die Musik klingt so ein bisschen nach Buena Vista Social Club mit Hip-Hop-Beats und Deutschrap darunter. Ich mag die Musik sehr. Ich habe sowieso ein totales Fable für Deutschrap, weil das so die erste Musik ist, die ich in den 90ern auch gehört habe. So Fettes Brot und Beginner und die Fantastischen Vier und hast du nicht gesehen. Und dann kam ja irgendwann in den 2000ern diese neue Welle mit Agro Berlin, was dann auch mal so ein bisschen assi war. Ich find's halt ein bisschen witzig zu sehen, dass diese Jalapenos EP, so heißt das gute Stück, mir tatsächlich besser gefällt als das, was ich von den Beginnern bis jetzt gehört habe. Die haben ja auch gerade ein neues Album raus und der Kram gefällt mir tatsächlich nicht. Was ich davon gehört habe, ist nicht meins, obwohl ich die Beginner wirklich großartig finde. Ich bin mit den Beginnern aufgewachsen, mit all dem, was dazugehört und auch so dieses ganze Umfeld, irgendwie Dynamite Deluxe und Sammy Deluxe dann später auch Solo. Das waren dann also Rapper, die für mich einfach wirklich prägend waren, in Anführungszeichen, und die Musik, die da auf diesem Plattenlabel, Musikverein, Musikindustrie-Level irgendwie gemacht wird, gefällt mir tatsächlich weniger gut als dieses kleine in Eigenregie entstandene Mini-Album, diese kleine EP eben. Die Jalapenos EP hat irgendwie 4 Tracks, die gibt's auch kostenlos zum Runterladen. Dazu eben diesen kleinen Comic, der erklärt, was mit Happy passiert ist, mit der Zeitreise und dass er verschwunden ist. Und es ist ganz witzig gemacht, so eine nette Dreingabe. Und ich würde sagen, um euch ein Bild zu machen, spiele ich jetzt einen Song, nämlich den Titeltrack Jalapenos. Es muss jetzt auch dieses Wochenende, glaube ich, sagte er, könnte es sein, dass noch ein weiteres Video rausgekommen ist. Also gibt's auch ein Video, das wird auch in den Shownotes verlinkt, wenn ihr das euch angucken möchtet, ist ganz witzig. Ab dafür, viel Spaß damit. Mein liebes Leben ist verwirrend. Von Norden, Osten, Süden, Westen werde ich bezirzt. Ich kannte dieses Girl, ihr Name Lolita. Nächte Mamacita, Conchichis, Bonitas. Das Problem, sie datet mich und ist eine Ehefrau von einem Drogenbaron. Ich hab's mit Derbs verbaut, das Kokain hat Zahl. Sie wirft Kohle gerne raus und geben wir Essen, gibt sie mir einen Hummer auch gerne aus. Aber ihr Macker scheint die Affäre jetzt zu erkennen. Schakalaka, es wäre besser, wenn ich jetzt mal renn. Denn dieser Typ hat eine Privatarmee durch harten Schnee. Und kämpfen ist kein wahrer Weg. Ich sag Ade zu Lolita, es muss Ende sein. Endlich weiße Treppenstein, Ziege schreien, Sende rein. Es ist aus zwischen uns, endlich Schnee. Doch wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, sie ist wie Jalapeno. Sie verbrennt sich wie Schwein. Dieses Girl ist geschickt und ich renn sie im Kreis. Sie ist wie Jalapeno. Sie verbrennt mich wie Schwein. Blick und ich blick. Dieses Girl ist geschickt und ich renn sie im Kreis. Mein liebes Leben ist verwirrend. Von Norden, Osten, Süden, Westen werde ich bezirzt. Ich kannte dieses Girl, ihr Name ist Chantal. Ja, sie hat einen Knall und macht ständig Krawall. Over the attached girlfriend auf 12.000. Meine kleine Stalkerin, das kann ich nicht hier brauchen. Sie checkt mein Handy, wenn es gerade in meinen Sachen liegt. Oder dreist noch, wenn sie das Handy aus der Tasche zieht. Sie verfolgt mich hier Schritt für Tritt und redet schon von Babys, Trinken und einem Wickeltisch. Ich bin Anfang 20, chill mal die Bassbraut. Ich bin ihre Droge, aber reg mich von Cannabisrausch. Sie hat eine Happy-Puppe, falls mal weg bin. Macht einen Heiratsvertrag, wird Zeit, dass ich weg bin. Es ist aus zwischen uns, endlich eh. Doch wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, sie ist wie Jalapeno. Sie verbrennt sich wie Schwein. Ein Blick und ich krieg dieses Girl, sie schickt und ich renn wie im Kreis. Sie ist wie Jalapeno. Sie verbrennt sich wie Schwein. Ein Blick und ich krieg dieses Girl, sie schickt und ich renn wie im Kreis. Die Frau Mad macht mich krass, doch ich bleib auf dem Boden. Nur Stress sie am laufenden Band, doch ich krieg was geboten. Diese Weiber hier stehen auf meinem Bar, doch sind leider nur crazy. Wissen nicht, ob ich eine Größe hab. Was ich will, ist es einfach eine Lady. Sie ist wie Jalapeno, sie verbrennt sich wie Schwein. Ein Blick und ich krieg dieses Girl, sie schickt und ich renn. Na, das war doch mal richtig groovy, oder? Richtig töfte Musik. Das sagt auch kein Mensch mehr. So, jetzt habe ich aber mal ein paar richtige Comics in der zweiten Hälfte der Sendung. Wir fangen an mit den Power Rangern. Die neue Power Rangers Serie läuft schon seit einer ganzen Zeit. Gibt's, glaube ich, schon reguläre 6 Episoden, wollte ich schon fast sagen, aber 6 Hefte eben von, die alle so ein bisschen, also die Storyline, die da abläuft, spielt eben ein bisschen auf dieses Forever, hieß das Forever Green oder Green, irgendwie sowas, also eben die Einführung von dem grünen Ranger eben an, von Tommy. Nebenher kämpfen sie dann eben immer noch gegen Monster und rufen die Swords und alles ist Rita Repulsa und hast du nicht gesehen. Dieses Annual ist tatsächlich eher so ein bisschen Tales of the Power Rangers, also so kleine Geschichten, die man auch in die Backups der regulären Hefte packen könnte, weil sie nur ein paar Seiten lang sind. Das Heft kommt mit 48 Seiten daher, ist doppelt so dick und auch doppelt so teuer, kostet 8 Euro, beziehungsweise 8 Dollar. Bei uns im Comicshop bezahlen wir immer Euro für Dollar. Also den Coverpreis dann eben in Euro. Die Namen sind wirklich abenteuerlich. Es sind also Kyle Higgins ist dabei, der reguläre Autor. Dann hat man aber ganz, ganz viele Leute dabei, die, wo ich gedacht habe, okay, in welchen Kontext passen die zu den Power Rangers? Rod Race, das ist der Bruder von Ivan Race, bekannter DC, also beide sind bekannte DC-Zeichner. Dann hat man Roth Thibodeau. Ich weiß nicht, woher man den kennt, den Namen habe ich aber vorher schon mal gehört. Dann als Zeichner bei der Geschichte Rob Gallori, das ist der Zeichner von Chew. Auch ein Kontext, wo ich gesagt hätte, okay, krass, dass man den hier mit reinnimmt. Dann haben wir Margaret Bennett und, oh Gott, Huang Dan Lan. Problem ist, ich weiß nicht, ob es eine Dame ist oder ein Herr. Das ist ein bisschen schwierig, dann an den asiatischen Namen herauszufinden. Männlein oder Weiblein, deswegen weiß ich das nicht wirklich. Dann eine weitere Geschichte von Trey Moore, keine Ahnung, und aber gezeichnet von Terry Moore, Strangers in Paradise, krass. Eine Geschichte von James Kuchelka, den ich also persönlich nur aus den SpongeBob-Comics kannte, der eben so einen ganz kleinen, niedlichen, ja fast schon kinderbuchartigen Zeichenstil hat, also sehr, sehr, sehr knuddelig, sehr, sehr simpel. Und am Ende noch Jorge, Corona und es sind ganz viele verschiedene Ansätze drin. Es ist eben keine durchgehende Story. Die Stories gehören auch nicht zur laufenden Serie, sondern sind wirklich wie so kleine Hintergrundgeschichten. Die erste Geschichte beschreibt so die typische Woche des Roten Rangers, wie er eben die Woche durchlebt, Jason in dem Fall, so das Privatleben, wie er seine Rolle als Superheld eben ausfüllt, seine Beziehung zum Team. Die Geschichte ist sehr realistisch gezeichnet, was ich ganz schön fand. Das ist eben Rod Race zu verdanken, der dem Ganzen also einen sehr realistischen und auch einen sehr ernsten Anstrich gibt. Also man sieht eben, wie er gegen die Putties kämpft und die Putties dann tatsächlich mit seinem Schwert auch durchschneidet, den Körperteile abtrennt oder die einfach mal in der Hälfte durchsäbelt, was man in der Serie nie wirklich gesehen hat, eben weil es eine Kinderserie ist und das hier ein bisschen ernster und erwachsener zu machen, habe ich wirklich sehr begrüßt, fand ich sehr schön. Und es hat halt einen sehr warmen, schönen Moment am Ende, also nach den paar Seiten, die Geschichte nur lang ist, hat man wirklich so einen kleinen Familienmoment. Und die Geschichte hat mir wirklich sehr gut gefallen, wo man eben auch merkt, ja, wie ernst ihm das ist, ein Power Ranger zu sein und wie schwer es für ihn eben auch ist, sein Privatleben damit reinzukriegen. Und dass es den anderen, zumindest merkt man das beim Anspielen, vielleicht ganz genauso geht. Die zweite Geschichte, gezeichnet von Rob Gallori, eben von Chu, von dem Zeichner von Chu, ist natürlich komplett abgedreht und witzig. Und die Power Rangers werden eben gefangen genommen und sind indisponiert. Und Zordon holt sich dann eben Bulk und Skrull dazu, die dann selber nochmal Power Rangers werden, eigene Kostüme bekommen, eigene Swords bekommen. Es ist total abgedreht und witzig und total überdreht und knallbunt. Und da muss man mit klarkommen. Ist aber auch die einzige Geschichte dieser Art. Aber ich denke, wer Chu mag, der mag das optisch hier schon mal sehr gerne. Und wer es parodistisch mag, der hat hier auch Spaß dran. Witzig finde ich, dass beide Geschichten, also die ersten beiden Geschichten, beide auf Bryan Cranston anspielen, der ja jetzt in Power Rangers Kinofilm, der jetzt, ich glaube, im nächsten Jahr ins Kino kommen soll, der wird ja Zordon spielen. Und was viele nicht wissen, ist, dass Bryan Cranston schon mal bei den Power Rangers beteiligt gewesen ist, nämlich als Sprecher von zwei Monstern. Einmal Snizzard. Snizzard sieht man in der ersten Geschichte, die kämpfen, ich habe am ersten Mal gedacht, die kämpfen auf dem Mond gegen ihn. Es ist aber irgendwie wieder mal in so einem Steinbruch, irgendwo in der Schlucht, wo sie gegen Snizzard kämpfen. Irgendwo früh morgens, deswegen habe ich in meiner ersten Interpretation gedacht, es sei auf dem Mond, aber es ist tatsächlich irgendwo wieder auf einer relativ neutralen Schlucht. Das ist eben Snizzard, der Charakter oder einer der beiden Charaktere, die Bryan Cranston gesprochen hat. Und in der zweiten Geschichte gibt's eben Sir Lox-a-Lot, was ein typisches Monster ist, wie man es tatsächlich eher so aus dem japanischen Bereich, also Power Rangers kommt ja aus einer japanischen Serie, Super Sentai, das ist ein typisches Power Rangers Monster tatsächlich. Er sagt halt, in Anspielung auf Bryan Cranston, I'm the one who locks. Ne? Breaking Bad, I'm the one who knocks. Finde ich total witzig. Wer wissen möchte, wie das geklungen hat, als Bryan Cranston bei den Power Rangers gesprochen hat, ich spiele mal jetzt was ein. Viel Spaß dabei. Your weapons are no match for me. Now you shall taste my firepower. Foolish Power Rangers! He's crying! I'm getting weaker! Now you will feel the full power of the Zapper! To the ground! This guy's getting on my nerves! You're finished! Ja, und die beiden Charaktere, die er gesprochen hat, sind eben dieser Snizzard und dann nochmal Twin Man, den hat man dann gegen Ende gehört. Das Video verlinke ich auch in die Shownotes, ist ein YouTube-Video. Die dritte Geschichte ist geschrieben von Margaret Bennett und setzt die beiden weiblichen Power Rangers, eben Trini und Kimberly, in so ein Abenteuer. Es ist sehr manga-esk, schrägstrich mädchenhaft. Ich weiß nicht, ob das richtige Wort das ist. Ich finde es tatsächlich sehr kitschig und es ist halt sehr pastellig gehalten. Und leider muss ich sagen, ist die Geschichte, die Margaret Bennett hier schreibt, auch die schwächste in der ganzen Ausgabe, weil das wirklich so eine typische Mädelsgeschichte ist. Ich find's ein bisschen schade, weil Margaret Bennett wirklich zu meinen absoluten Lieblingsautoren gehört, also von allen Männlein, Weiblein gehört Margaret Bennett wirklich mit zu denen, die mir am liebsten sind. Und die Geschichte hat mich hier wirklich enttäuscht, weil das hier mit Kätzchen ist und alles ist ganz niedlich und Friendship to the Max und so. Und wo ich denke, sorry, also das kannst du eigentlich besser. Und ja, Margaret Bennett ist gut da drin, starke Frauenfiguren zu etablieren, auch Comics zu machen, wo im Grunde genommen kaum handelnde männliche Figuren drin sind. Das ist gar nicht das, was mich hier stört, sondern mich stört, dass das hier wirklich ein Mädelsding ist. Und ich hätte gerne was, was halt für beide Geschlechter funktioniert und nicht nur für eins. Ne, und das kann Margaret Bennett halt auch. Margaret Bennett hat, das war das erste Heft, was ich von ihr bewusst miterlebt habe, dieses Villains Month Heft von Lobo geschrieben. Die Figur, die sie da benutzt, ist nicht Lobo. Die Geschichte in sich funktioniert aber trotzdem, weil sie eine gute Autorin ist. Es ist witzig und es ist sicherlich auch nicht schlecht geschrieben, aber es ist mir tatsächlich eher, also nur weil die Figuren weiblich sind, muss die Geschichte nicht weiblich sein. Ne, das ist das, was ich meine. Also man hätte auch eine Geschichte erzählen können, die für beide Geschlechter sowohl optisch als auch von Handlung ganz gut funktioniert. Das hier ist ein bisschen Sailor Moon. Ne, auch die Schurkin auch, die hier auftaucht, das ist so ein Katzenmädchen. Es ist also wirklich sehr Sailor Moonig und hat mir nicht gefallen. Tut mir leid. Sailor Moon selber habe ich eigentlich ganz gerne geguckt, war aber auch zuweilen relativ kitschig. Die nächste Geschichte ist auch wieder so ein typisches Ding, wofür Annuals genutzt werden sollten, nämlich um Hintergrundstories zu erzählen, die die aktuelle Handlung oder einzelne Figuren mit Hintergrundgeschichten versorgen. Only the Strong erzählt nämlich so ein bisschen die Vorgeschichte von Goldar, diesem fliegenden Affen in der goldenen Rüstung, der immer ein Assistent gewesen ist von Rita Repulsa oder so ein Henchman oder irgendwie sowas oder ihr Kriegstreiber, ihr General, keine Ahnung. Ist eine wirklich großartige Geschichte. Man sieht, dass Terry Moore ein bisschen Probleme mit den Proportionen dieser Figuren hat, obwohl das in Strangers in Paradise immer so ein bisschen seine Stärke gewesen ist. Der Auftritt von Lord Zedd in dieser Geschichte ist absolut kickass und imposant. Mir gefällt das sehr. Also ich mochte die Story sehr und als ich dann realisiert habe, scheiße, es ist Terry Moore, dachte ich so, okay, krass, ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Vor allem im Kontext Power Rangers. Die Geschichte von James Kuchalka, It's Putty Time, ist ganz witzig. Da verliebt sich einer von diesen Putties, von diesen grauen Wegwerfgegnern, in Kimberly, in den pinken Ranger und es geht auch ein bisschen absurd und lustig zu. Es ist nicht wirklich ernst zu nehmen. Es ist total drollig und auch eher parodistisch. Ich finde einfach das Verhältnis von ernsten und gut funktionierenden Geschichten im Kontext oder im Verhältnis zu diesen witzigen Geschichten sehr gut gelungen. Es ist halt nicht alles nur ernst und nicht alles nur witzig, sondern es hält sich gut die Waage. Und da ist diese Geschichte eben auch keine Ausnahme. Es gibt für jeden irgendwie was. Die letzte Geschichte in diesem Annual What Makes a Ranger verbindet in meinen Augen die Stärken, die diese Serie seit neuestem eben auch hat, also zu sagen, hey, wir haben hier ein sehr witziges und absurdes Konzept und erzählen trotzdem actionreiche und ernstzunehmende Geschichten damit. Es sind Anspielungen an die 90er Jahre drin, es gab ja in den 90ern auch schon Comics, auch amerikanische Comics mit den Power Rangers, damals von Image, glaube ich, veröffentlicht. Daran wird also auch optisch angespielt, es gibt eben so diesen Einsprung der Rangers, dieses Bild erinnert halt exakt an ein Cover aus den 90er Jahren, wie die Power Rangers eben ins Bild gesprungen kommen. Und eines der, ja, ich glaube auf der zweiten Seite dieser Geschichte sieht man eben den Sort der Rangers gegen so ein Monster kämpfen aus der Sicht eines kleinen Mädchens, was auf der Straße steht. Und das ist halt so die typische Perspektive aus diesen Kaiju-Filmen, aus Godzilla oder aus Gamera eigentlich sogar eher noch, wo eben ein kleines Kind auf der Straße steht und beobachtet, wie die Monster gegeneinander kämpfen. Es ist halt total auf dem Punkt, vor allem weil die aktuelle Power Rangers Serie ja sowieso sehr auf diesen Kaiju-Aspekt eingeht und gar nicht so stark den Kampf der Power Rangers gegen die Kaijins, also gegen diese menschengroßen Monster zeigt, sondern direkt den Weg geht, dass die Power Rangers ihre Swords rufen und gar nicht erst sich mit den kleinen Monstern aufhalten müssen. Das gefällt mir sehr gut, weil es einfach dann direkt zur Action kommt. Und ich bin ja eh so ein großer Kaiju-Fan. Ich meine, ich mache einen Podcast zu dem Thema. Dann sollte das kein Wunder sein, dass mir das besonders gut gefällt. Für einen Power Rangers-Fan ist das hier ein Muss. Auch für jemanden, der die aktuelle Serie nicht vollständig gelesen hat. Eben weil man einzelne kleine Episoden mit den aktuellen Mighty Morphin Power Rangers aus den Comics bekommt. Ansonsten ist es auch, glaube ich, noch nicht zu spät, in die aktuelle Serie einzusteigen. Es sind, glaube ich, jetzt 6 Ausgaben raus. Ich glaube, diese aktuelle Storyline geht auch gerade zu Ende. Beziehungsweise war die 5, war, glaube ich, auch nur so eine Zwischenausgabe. Ich habe gelesen, die erste Ausgabe von Power Rangers Pink, also von dieser Miniserie mit dem pinken Power Ranger Kimberly, und die war so gut. Na, ich freue mich so sehr auf den Sammelband, das ist so lesenswert. Ist, glaube ich, ja geschrieben von Brandon Fletcher, heißt der so, und gezeichnet von Kelly Thompson. Also auch fähigen Menschen, die sich mit weiblichen Superhelden auskennen. Das ist so gut. Also wenn da das Paperback rauskommt, holt euch das definitiv. Und das sollte jetzt demnächst der Fall sein. Also irgendwann dieses Jahr oder Anfang nächstes Jahr sollte das auch kommen. Und ich kann also diese Pink-Miniserie total empfehlen. Für jemanden, der mit den Power Rangers in den 90er Jahren aufgewachsen ist, nehmt den Kram mit. Total empfehlenswert. Dann geht's hier weiter mit einem Comic aus einem Verlag, der mir vorher noch nicht aufgefallen ist. Nämlich 451. Spielt, glaube ich, an auf 451 Fahrenheit, was, glaube ich, die Temperatur ist, bei der Papier brennt. Glaube ich, eine klassische Science-Fiction-Geschichte von Ray Bradbury. Auch verfilmt worden, sehr klassisch. Die machen tatsächlich eher so, weiß gar nicht, so Autoren-Comics, also eher so ein bisschen auch sehr Indie drauf, was ich so vom Programm bisher gesehen habe. Ich bin aufmerksam geworden eben durch die Previews dieser Serie. Ich bin ein totaler Fan von Peter Pan und diesem Neverland-Mythos. Ist ja auch eine sehr lange Geschichte. Ist, glaube ich, auch Anfang des 20. Jahrhunderts zum ersten Mal erschienen, die Geschichte. Und dann immer wieder verfilmt worden. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt im Zuge der ganzen Disney-Realfilme auch nochmal einen neuen Peter Pan-Film geben wird. Ich könnte es mir aber gut vorstellen. Bin dabei überhaupt nicht informiert. Nun ja. Das hier ist allerdings Peter Pan mit einem sehr modernen Twist, und was mir so gar nicht bewusst gewesen ist, als ich mir die Serie bestellt habe, war, es ist Peter Pan und Twilight. Und ich habe nie einen Twilight-Film gesehen, weil ich immer gesagt habe, das ist so dieses, ach, keine Ahnung, Fanfiction-Geseier und Liebe, Schmerz und Tragik und Soap-Opera und hast du nicht gesehen. Deswegen habe ich mir Twilight einfach immer auch gespart und werde es auch weiterhin nicht gucken. Also da kriegen mich keine 10 Pferde für. Und ich glaube, dass ich nicht mal Twilight gucken würde, wenn meine Freundin das gucken wollen würde. Und meine Freundin ist so nicht. Da bin ich ganz froh drüber. Ich mag dieses Heft sehr. Es ist so ein bisschen Peter Pan trifft Glee. Ist es vielleicht eher? Es ist tatsächlich eher Peter Pan trifft Glee. Allerdings mit einem etwas verruchteren Jugendtouch. Ich habe keine Ahnung dafür. Ich bin jetzt auch nicht so der Experte für so Young Adult Geschichten. Irgendwo hinten wurde noch der Vergleich gezogen zu True Blood. Habe ich auch nie gesehen. Was ich über die Serie allerdings weiß, ist, ja, passt schon. Ich mag den Twist aber. Die Figuren sind halt alle in so einem Highschool-Kontext. Es spielt gar nicht in so einer Fantasy-Welt, sondern Peter Pan ist irgendwie so ein Rockstar, der irgendwie so einen Jugendclub aufgemacht hat namens Neverland. Es ist eine Droge im Umlauf, die heißt Pixie Dust. Und die Kinder glauben dann, sie könnten, oder die Jugendlichen glauben dann, sie könnten fliegen und springen von Dächern und sterben natürlich dabei. Wendy ist irgendwie ein Mädel, was in die Gegend zugezogen ist und muss ihren Anschluss finden, trifft da auf Tiger Lily. Tiger Lily ist da eine total starke, durchsetzungsfähige Latina, die sich da also auch Anführerin von so einer Mädelsgang ist. Also es zentriert sich tatsächlich sehr stark eben auf Wendy und Tiger Lily. Es ist gar nicht so wirklich Peter Pans Geschichte, zumindest im ersten Ansatz nicht. Alle anderen Figuren, die hier auftauchen, haben eine ähnliche Funktion, wie es in den Peter Pan Geschichten. Es ist aber dann doch noch ein bisschen was anderes. Es ist eben losgelöst von diesem Fantasy-Parallelwelt-Gedöns. Und es kommt dann eben auch zu mysteriösen Mordfällen, sodass eben die Mordkommission, hätte ich jetzt fast gesagt, mit eingeschaltet wird. Und es ist schon ein bisschen was anderes, als ich das am Anfang auch erwartet hätte. Also ich hätte wirklich eher so einen Fantasy-Kontext erwartet, weil das Cover ja auch tatsächlich ein bisschen darauf anspielt. Also da fliegen eben vermutlich Peter Pan und ich glaube, es ist tatsächlich Wendy durch die Luft und küssen sich oder sind kurz davor. Und ich hätte tatsächlich erwartet, dass Peter Pan tatsächlich so ein bisschen Twilight-artig, beziehungsweise also er ist hier ohne T-Shirt. Also bei genauem Betrachten kann man es dann doch ein bisschen als Twilight identifizieren. Hier so reingeschwebt kommt und ihre Welt so ein bisschen aufmischt, aber Wendy und Peter, die treffen sich hier tatsächlich in dieser ersten Ausgabe noch überhaupt nicht. Und das sind halt Storylines, die noch auf sich warten lassen. Ich find's richtig gut. Es ist gut gezeichnet. Ich kann aber eben das Kreativteam nochmal schnell sagen. Erschaffen und geschrieben wurde es von Stephanie Saliers und Dylan Mullick. Also Entschuldigung, wenn ich es falsch ausspreche. Gezeichnet von Layla Lace. Ist also eben auch ein größtenteils weibliches Kreativteam, was ich ganz gut finde. Koloriert von Thomas Chu. Cover ist von Edgy Zayane. Und dann gibt's noch eine ganze Menge andere Namen. Ich fand's richtig gut. Also mir hat's richtig gut gefallen. Gäbe sogar einen Verlag hier in Deutschland, wo ich mir vorstellen könnte, dass das laufen würde, wäre Plemplem Productions. Also wer den lizenzierten Kram von dort kennt. Also da könnte ich mir das Ding hier in diesem Kontext tatsächlich sehr gut vorstellen. Ist auch ein bisschen erwachsener. Ist tatsächlich eher nichts für Kinder, eben durch das Vorhandensein von Drogen und auch ein bisschen Sex und ein bisschen Nacktheit. Weiß ich nicht, wenn es davon irgendwann tatsächlich mal ein Trade Paperback geben sollte, nehmt's mit oder versucht die Hefte zu bekommen. Wie gesagt, 451 heißt der Verlag. Eher so ein kleines Ding. Ich hab's nicht bereut. Wirklich nicht. Hat mir sehr gut gefallen. Ich freue mich auf Ausgabe 2, kommt schon diesen Monat. Eine Empfehlung des Nerdes. Das war's schon für heute. Ich habe noch eine kleine Preview zu machen und zwar hat Eric Larson in einer relativ aktuellen Ausgabe von Savage Dragon angedeutet, dass er bald eine neue Reihe macht mit Ant. Ant gab's schon mal, ist eine weibliche Superheldin in einem Ameisenkostüm, in so einem ganz komplett roten Ameisenkostüm. Ich freue mich da drauf, weil es aus dem gleichen Universum kommt, eben wie Savage Dragon, also eben auch so ein Eric Larson-Ding. Eric Larson schreibt ja auch gerade die aktuelle Spawn-Reihe, was eben mit dem großen Crossover Savage Dragon und Spawn zu Ende gehen wird. Und da wird Anne schon auftauchen und Eric Larson sagte eben im redaktionellen Teil vom Savage Dragon, dass da jetzt demnächst Anne wieder weitergehen wird mit der neuen Nummer 1. Ich habe die allererste Ausgabe mal gelesen, die gibt's glaube ich immer noch bei Comixology umsonst. Da kann man da mal reingucken. Ist halt so ein bisschen Guilty Pleasure, also genauso wie Savage Dragon auch so ein bisschen Guilty Pleasure ist von mir. Muss man mögen? Nö, eigentlich nicht. Aber wer Spaß daran hat, kann sicherlich nicht falsch sein. Ist natürlich jetzt nicht irgendwie hochtrabend, intellektuell toller Kram oder irgendwie so diese Metaphysik, die Image sonst auch ganz gut hinkriegt. So dieses, wie hieß das nochmal? The Wicked and the Divine, was ja eben auch so dieses, also wirklich eine sehr hintergründige Geschichte ist, und das ist Savage Dragon halt gar nicht, ne? Das ist halt so ein ganz klassisches Eric Larson-Ding, eine der traditionsreichsten Superhelden-Serien, die wir auf dieser Welt noch haben, weil die Reihe ja nicht umsonst über 200 Ausgaben erreicht hat. Das sind, glaube ich, aktuell irgendwie über 215 oder 16, ich weiß gerade gar nicht, irgendwie so in dem Bereich halten wir uns da auf. Und dementsprechend kann man das schon sagen, dass Savage Dragon eine der traditionsreichsten Superheldenreihen sind und Eric Larson ja auch mit seiner Tätigkeit für DC und Marvel beginnt in den 80er Jahren oder sowas auf jeden Fall zu den klassischeren Schaffenden gehört. Und er ist ja auch, glaube ich, Gründungsmitglied von Image, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und wenn es falsch ist, sagt euch das gleich die lustige Computerstimme. Oder auch nicht, keine Ahnung. Recherchiert halt selber nach. Das war's für heute. Es gibt in 2 Wochen keine Sendung mit dem Nerd, sondern da wird dann endlich die Konserve versendet vom König der Podcasts. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und ansonsten hören wir uns dann, glaube ich, erst im Oktober wieder. Ich weiß aber nicht, wann im Oktober, vielleicht in der ersten Oktoberwoche, am ersten Oktoberwochenende direkt. Denn ich bin im Oktober wieder unterwegs in den Ferien und da wird es wahrscheinlich eher still werden im Podcast-Bereich. Das heißt, vielleicht machen wir im Oktober nochmal kurz Pause. Kann ich nicht wirklich sagen. Deswegen weiß ich nicht, wann genau wir uns wieder hören. Aber ich denke, irgendwann Richtung erstes Oktoberwochenende direkt hören wir uns dann mit der Sonne mit dem Nerd wieder. Und wie es dann weitergeht, erkläre ich euch dann. Guti, auf wieder Nerd. Meine Fresse, war das neue Titelthema heute aber mal scheiße.